Warum wird die Technik ausgerechnet jetzt so mächtig? Es ist ein kühler Februarmorgen. Leichter Nebel liegt über der Stadt Redmond, die gleich außerhalb der US-Küstenmetropole Seattle liegt. Wie so oft dominiert die kalte Pazifikluft das Wetter in der Stadt. Weite Grünflächen und viele Bäume prägen die Region. Hohe Douglasien und Hemlocktannen stehen neben niedrigen Rhododendren und Heidelbeersträuchern. Der See Lake Sammamish glitzert durch den Nebel. Redmond wacht gerade auf. Hier hat der Softwarekonzern Microsoft seinen Hauptsitz. Seit die Firma hinter dem Betriebssystem Windows 1986 in der Stadt ihre Zentrale aufgeschlagen hat, ist sie immer weiter gewachsen. Heute erstreckt sich das Gelände über mehr als 130 Gebäude und der Konzern zählt mehr als 220.000 Mitarbeitende weltweit. Und es wird weiter gebaut. Asphaltierte Straßen schlängeln sich über den Campus. Etliche Wege sind gesperrt, weil neue Häuser errichtet und alte Häuser umgebaut werden. An diesem Tag im Februar 2023 findet eine wichtige Veranstaltung in Gebäude 33 statt. In einem kleinen Konferenzsaal bauen die Fernsehteams ihre Kameras auf. Rund 3 Dutzend Menschen sitzen im Raum. In vorderster Reihe nimmt die Top-Führungsmannschaft von Microsoft Platz. CEO Satya Nadella tritt auf die Bühne. Der Microsoft-Chef ist gut gelaunt. Wir stehen vor einer Innovation in rasantem Tempo. Heute geht es los. Heute beginnt das Wettrennen, sagt Nadella und verkündet: Wir werden vorankommen. Wir werden schnell vorankommen. Wir wollen jeden Tag neue Dinge herausbringen. Und vor allem wollen wir eine Menge Spaß haben. Nadella prognostiziert eine Veränderung, die so weitreichende Folgen wie die Erfindung des Internets haben soll. Dabei geht es ihm um eine zentrale Technologie, künstliche Intelligenz. Dank großer Fortschritte in der Entwicklung seien nun völlig neue Anwendungen möglich. Die erste Anwendung sieht er bei der Suche im Internet. In einer Präsentation führt das Team von Nadella in einem Video eine klassische Suche nach Begriffen im Internet vor. Die Suchmaschine spuckt daraufhin eine Liste mit weiterführenden Internetseiten aus. Wer diese nutzen will, muss auf die einzelnen Seiten gehen und sich die Antwort auf seine Fragen selbst zusammensuchen. Heute beginnt ein neues Zeitalter der Internetsuche, verspricht Nadella. Für die Präsentation hat das Team mehrere Beispiele ausgewählt. Eines ist die Suche nach Tipps für eine 5-tägige Reise einer Familie nach Mexiko-Stadt. Eine traditionelle Internetsuche gibt eine Liste mit tausenden Verweisen auf weiterführende Webseiten aus. Ganz anders ist die Darstellung in der um neue KI-Systeme erweiterten Internetsuchmaschine Bing. Die Liste mit Links taucht gar nicht erst auf. Dafür gibt es ein Dialogfeld, in dem Bing beauftragt wird, einen Reiseplan zusammenzustellen. Tag für Tag schlüsselt das System Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Reisetipps auf. Der Plan lässt sich anpassen. Auf den Befehl »Mache daraus eine Reise für 3 Tage« kondensiert die Suchmaschine den Reiseplan auf nur noch 3 Tage. Weitere Nachfragen lassen den Plan um besonders beliebte Orte zum Einkaufen ergänzen. Eine andere Nachfrage fügt Ausgehtipps für das Abendprogramm hinzu. Die Technik dahinter hat nicht Microsoft alleine entwickelt. Der entscheidende Durchbruch kam von dem zunächst wenig bekannten Startup OpenAI aus San Francisco, rund 1300 Kilometer südlich von Seattle. Dessen Co-Gründer und CEO Sam Altman tritt in Redmond auf die Bühne. Wir alle suchen täglich viele Male nach Informationen und Microsoft hat eine viel bessere, nützlichere und angenehmere Suchfunktion entwickelt und fertiggestellt. Ich habe das Gefühl, dass wir seit 20 Jahren darauf gewartet haben, sagt Altman. Der Gründer schaut etwas unsicher durch den Raum. Sein Blick gleitet zu den Journalistinnen und Analysten. Dann sagt er: Ich glaube, dass KI unser Leben fundamental verändern wird. Das ist nur eine von vielen entscheidenden Aufgaben. KI wird uns viel produktiver und unser tägliches Leben besser machen. Ich bin überzeugt davon, dass wir am Beginn einer neuen Ära stehen. Die beiden Spitzenmanager geben sich nahbar. Nach dem Vortrag plaudern sie im Konferenzraum noch mit dem Publikum. Nadella erzählt von seiner letzten Reise nach Indien. Altman frage ich nach einem Interview. Er entschuldigt sich und sagt, dass er zu einem Termin weiterziehen müsse. Später schreibt er mir eine E-Mail, in der er sich nochmals entschuldigt, dass die Zeit nicht für ein Interview gereicht hat. Einige Wochen später klappt es dann mit einem Gespräch in San Francisco. Siehe Teil 3. Beide Männer strahlen große Zuversicht aus. Sie sehen sich als Pioniere. Sie wollen ihre Firmen in ein neues KI-Zeitalter führen und damit gleich die Welt verändern, ganz dem Habitus der US-Technologieszene entsprechend. Beide sind selbstbewusst. Nadella hat sich als aus Indien stammender Außenseiter in den Spitzenposten bei Microsoft hochgearbeitet. Altman leitet das inzwischen wohl begehrteste Start-up der Welt. Im Gegensatz zu anderen Spitzenmanagern der Tech-Szene treten sie in der Öffentlichkeit zurückhaltend auf. Bei Microsoft herrschte über Jahre eine Macho-Kultur. Nadellas Vorgänger, Steve Ballmer, war für seine Wutanfälle berüchtigt, bei denen er nicht nur schreien, sondern auch Gegenstände werfen konnte. Nadella hingegen gibt sich ruhig, spricht öffentlich über seine Fehler und sein Scheitern. Bei der Präsentation im Februar 2023 zeigen sich Nadella und Altman zuversichtlich, was die Chancen der künstlichen Intelligenz angeht. Gleichzeitig bemühen sie sich, nicht überheblich zu wirken. Der 56 Jahre alte Microsoft-Chef Satya Nadella hat sein gesamtes Unternehmen auf die Partnerschaft mit OpenAI ausgerichtet. Der Software-Koloss Microsoft mit seinen rund 220.000 Mitarbeitenden setzt mit ganzer Kraft auf die Jungfirma OpenAI mit ihren zunächst nur gut 200 Beschäftigten. Microsoft integriert die Technik von Sam Altman und seinem Team in alle Produkte. In der Textverarbeitung Word werden ganze Aufsätze per KI geschrieben. Die Präsentationssoftware PowerPoint erstellt passende Folien mit KI-generierten Bildern. Der Konferenzdienst Teams fertigt Mitschnitte von Videoschalten, produziert daraus Protokolle und wertet Gespräche nach zentralen Beschlüssen aus. Nie wieder muss ein Mensch lästige Gesprächsprotokolle anfertigen, so lautet eines der Versprechen. Noch kurz zuvor waren Rechtschreibprogramme daran gescheitert, Tippfehler in Texten zuverlässig zu erkennen. Nun schreiben Algorithmen ganze Aufsätze, und das grammatikalisch korrekt, inhaltlich überzeugend und auf Englisch, Deutsch oder Japanisch. Aber warum? Wie sind die Systeme dazu in der Lage? Und warum schaffen sie diese Leistung genau zu diesem Zeitpunkt? Das Erfolgsrezept: Daten, Rechenleistung, neue Modelle. Der Grund sind Fortschritte in drei zentralen Bereichen, die parallel abgelaufen sind. Die Innovationen stützen eine riesige Menge an Daten, gewaltige Rechenleistung und neue Modelle. Wir alle produzieren so viele digitale Daten wie noch nie zuvor. Wir fotografieren mit unseren Smartphones und laden die Fotos auf Social-Media-Plattformen hoch. Wir schreiben E-Mails, kaufen und verkaufen Produkte im Internet und treffen uns zu virtuellen Veranstaltungen. Ein Großteil des Arbeitsalltags stützt sich heute auf digitale Kommunikation. Das gilt sowohl für die sogenannten Wissensarbeiter, die viel vor dem Computer sitzen, als auch für andere Berufe, wie Beschäftigte in Fabriken und Lagerhallen, in denen Roboter und Sensoren jeden Arbeitsschritt erfassen. All diese Daten können als Trainingsmaterial für moderne KI-Systeme genutzt werden. Dafür können heute immer bessere Hochleistungscomputer eingesetzt werden. Die Rechenleistung der besten Computer nimmt Jahr für Jahr zu. Das lässt sich schon an der Größe leistungsfähiger Computer beobachten. Die ersten Computer haben noch große Räume ausgefüllt. Heute sind moderne iPads so leistungsfähig, dass sie es noch vor 30 Jahren in die Top 10 der Superrechner weltweit geschafft hätten. Das heißt auch, obwohl es in den 1960er Jahren schon viele der Ideen gab, die heute mit KI-Modellen umgesetzt werden können, wäre es damals unmöglich gewesen, sie zu implementieren. Dazu war die Rechenleistung viel zu begrenzt. Zudem sind leistungsfähige Chips immer kleiner geworden. Jahrzehntelang galt für die Chipherstellung die simple Regel des Gordon Moore. Der Chemiker und Physiker war Mitgründer des heute weltgrößten Halbleiterherstellers Intel. Im April 1965 formulierte er in der Zeitschrift Electronics mit Blick auf die bisherige Entwicklung eine Prognose, die verblüffende 50 Jahre lang Gültigkeit behalten sollte. Moore stellte fest, dass sich die Anzahl der Schaltkreiskomponenten auf einem integrierten Schaltkreis jedes Jahr verdopple und prognostizierte, dass das erst einmal so weitergehen werde. Später korrigierte er die Zeitspanne auf 2 Jahre. Moore ist einer der wichtigsten Pioniere, die das Silicon Valley überhaupt erst möglich gemacht haben. Sein Vater war Sheriff in San Mateo, südlich von San Francisco. Moore begeisterte sich seit seinem ersten Chemiebaukasten früh für Chemie. An der Hochschule verfolgte er dieses Interesse weiter und promovierte 1954 in Chemie. Sein Fachwissen nutzte er für die Entwicklung früher Computerchips. Die USA befanden sich in dieser Zeit zu Beginn des Kalten Krieges. Die US-Regierung in Washington steckte Geld und Ressourcen in das Ziel, die Sowjetunion auch technologisch als Rivalen abzuhängen. Halbleiter spielten dabei eine zunehmend wichtige Rolle. Moore heuerte bei den ersten Firmen der Branche an. Der Durchbruch kam, als er 1968 mit seinem Kollegen Robert Noyce die Firma Intel in Santa Clara gründete. Der Konzern wurde zum Inbegriff der Chipindustrie und war einer der Gründe, dass Journalist Don Hoeffler in Anlehnung an das Silizium in den Halbleitern den Begriff Silicon Valley als Namen für die Region prägte. Intel wurde global zum Synonym für immer leistungsfähigere Computer. Unter Moores Führung etablierte sich die Firma als einer der weltweit führenden Hersteller von Mikroprozessoren und anderen Halbleiterprodukten. Über Jahrzehnte trieb Intel die Innovation der Branche voran. In den letzten Jahren hat sich jedoch ein neues Unternehmen den Spitzenplatz unter den Chipfirmen erkämpft: Nvidia. Der Erfolg der Firma ist eng verknüpft mit dem ungewöhnlichen Lebensweg von dessen Gründer Jensen Huang. Jensen Huang, der Architekt der Turbochips für künstliche Intelligenz. Jensen Huang, der sich von allen nur Jensen nennen lässt, hat einen völlig anderen Lebensweg als die meisten Pioniere im Silicon Valley. Er wurde 1963 auf Taiwan geboren. Seine Eltern arbeiteten später in Thailand. Dort kam es Anfang der 1970er Jahre zu Unruhen. Seine Eltern entschieden, den damals 9 Jahre alten Jensen und seinen 1 Jahr älteren Bruder zu ihrem Onkel zu schicken, der kurz zuvor in die USA emigriert war. Dieser wählte ein Internat für die Jungen aus. Der mit den USA wenig vertraute Onkel entschied sich für das Oneida Baptist Institute in den Bergen von Kentucky, in dem Irrglauben, die beiden an eine renommierte Schule zu schicken. Die Schule war jedoch kein gewöhnliches Internat. Sie war eine Einrichtung, die sich auf straffällig gewordene Jugendliche konzentrierte. Huang spricht heute kaum noch über die Zeit. 2014 gibt er dem Filmemacher Parker Malachowski einen seltenen Einblick in seine Jugendjahre. "Ich merkte schnell, dass dies keine gewöhnliche Schule war", sagt Huang in dem Dokumentationsfilm. Er sei einem Zimmergenossen zugeteilt worden, der nicht sein Alter hatte, sondern 17 Jahre alt war. Er kam gerade aus dem Krankenhaus. Er war in einen Kampf geraten und hatte 7 Stichverletzungen. Das andere Kind war in dem Kampf ums Leben gekommen, erzählt Huang. Die Zeit an der Schule sei von harter Arbeit geprägt gewesen, dennoch habe er sie genossen. Als seine Eltern später in die USA nachzogen, ließ sich die Familie in Oregon nieder. Jensen übersprang an der High School im Ort 2 Klassen und begann mit 16 Jahren sein Studium des Elektroingenieurswesens an der Oregon State University. Anschließend stieg er in die Chipindustrie im Silicon Valley ein und arbeitete bei dem Intel-Rivalen Advanced Micro Devices, AMD, bevor er 1993 mit 2 Partnern die Firma Nvidia gründete. Die Chips von Intel galten zu dieser Zeit als die besten der Welt. Sie zeichneten sich dadurch aus, dass sie eine große Bandbreite an Aufgaben ausführen konnten. Huang wählte eine andere Strategie. Er entwickelte eine neue Generation von Chips, die zwar nicht alle Aufgaben gut ausführen können, dafür aber besondere exzellent, spezielle Grafikchips für Computerspiele. Diese GeForce-Grafikkarten waren so leistungsstark, dass Nvidia damit die Grundlagen für eine neue Generation grafisch anspruchsvoller Computerspiele legte. Darüber hinaus interessierte sich jedoch lange niemand für diese speziellen Chips. Das änderte sich mit dem neuen Jahrtausend. Denn die Spezialchips von Nvidia stellten sich als besonders leistungsfähig für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz heraus. Der Grund für diese Beschleunigung ist die Art und Weise, wie Berechnungen auf den Grafikprozessoren ablaufen. Computerchips von Firmen wie Intel eignen sich vor allem für lange und komplexe Rechenketten, bei denen die einzelnen Schritte voneinander abhängig sind und nacheinander durchgeführt werden müssen. Die Grafikprozessoren, GPUs, sind hingegen darauf spezialisiert, sehr, sehr viele einfache und identische Gleichungen parallel zu berechnen. Deshalb ist es für KI-Entwickler viel effizienter, auf GPUs zu setzen. Der Unterschied lässt sich mit zwei Teams innerhalb einer Firma vergleichen. Die Intel-Chips entsprechen einem Team von Generalisten, die nahezu jede Aufgabe lösen können. Sie sind sehr anpassungsfähig. Keine Aufgabe ist ihnen zu abwegig. Dafür brauchen sie Zeit. Sie müssen sich immer wieder in neue Themen hineindenken. Demgegenüber stehen die Grafikchips von Nvidia, die eher einem Team von absoluten Spezialisten entsprechen. Sie sind Profis darin, ganz besondere Aufgaben schnell zu lösen. Sie teilen sich Projekte auf und arbeiten alle Probleme parallel ab. Das macht ihre Arbeit sehr schnell. Dafür sind sie nur in der Lage, ganz bestimmte Probleme zu lösen. Dem zweiten Prinzip folgten die Grafikchips von Nvidia. Ich erinnere mich noch, wie ich mir als Schüler für meinen Computer zu Hause meine erste GeForce-Grafikkarte kaufte. Plötzlich wurden die Spiele auf dem Rechner viel beeindruckender. Die Auflösung wurde besser. Die Grafikkarte hatte den Rechner aufgewertet, allerdings nur für den Einsatz als Spielecomputer. Huang hatte von Anfang an auf die Spezialfähigkeiten seiner Chips gewettet. Er ging davon aus, dass der Bereich der Computerspiele und Grafikanwendungen Nvidia langfristig ein gutes Wachstum bescheren würde. Der zusätzliche Erfolg bei Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz war ein Zufall. Er machte Nvidia innerhalb weniger Jahre zum wertvollsten Chipkonzern der Welt. An der Börse war Nvidia im Dezember 2023 rund 1,2 Billionen US-Dollar wert. Intel kam zum gleichen Zeitpunkt auf eine Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 190 Millionen Dollar. Anders ausgedrückt, der einstige Jungkonzern Nvidia hatte den ehemaligen Branchenprimus um den Faktor 6 bei der Bewertung überholt. An den Chips von Nvidia kommt derzeit niemand vorbei, der im großen Stil künstliche Intelligenz einsetzen will. Die Großbank Citi schätzt den Marktanteil von Nvidia-Chips in dem Bereich auf mindestens 90%. Aber viele Daten- und leistungsfähige Chips alleine wären noch nicht ausreichend gewesen, um die leistungsfähigen neuen KI-Anwendungen möglich zu machen. Es fehlte noch eine entscheidende Komponente. Ein neuer Umgang von Maschinen mit Sprache. Von Mountain View im Zentrum des Silicon Valley führen kurvige Straßen hinauf in die von riesigen Redwood-Bäumen bewachsenen Berge. Der Weg wird immer schmaler und mündet in einer Schotterpiste. Schließlich taucht auf dem Gipfel ein weißer Flachbau auf, umgeben von den für Nordkalifornien üblichen dichten Wäldern. Hallo, begrüßt mich Richard Zocher. Die Villa auf dem extravaganten Grundstück ist sein Zuhause. Der gebürtige Dresdner war nach seinem Masterstudium in die USA gezogen, um an der Stanford University die Grundlage der künstlichen Intelligenz zu erforschen. Sein Spezialgebiet ist die Computerlinguistik. In Stanford forschte er gemeinsam mit dem renommierten Professor Christopher Manning daran, Computern das Analysieren und Verstehen von menschlicher Sprache beizubringen. Manning hat Werkzeuge entwickelt, die Computern beibringen können, wie Wörter und Sätze in der menschlichen Sprache zusammenpassen. Diese Methoden und Werkzeuge sind Teil eines Forschungsbereichs namens Natürliche Sprachverarbeitung, Natural Language Processing, NLP. Traditionelle Ansätze in der Computerlinguistik versuchten, den Maschinen menschliche Sprache über Regeln beizubringen. Die Konzepte gingen davon aus, dass Maschinen, ähnlich wie Studierende einer neuen Sprache, zunächst die Grammatik und Wörter lernen müssen, um sich damit letztlich die ganze Sprache erschließen zu können. Der Prozess führte zu einem riesigen Werk an unterschiedlichen Regeln. Manning, Socher und das Team an der Stanford University wählte einen anderen Weg. Sie setzten auf neuronale Netze. Der besondere Ansatz von Manning, Socher und ihrem Team war es, neuronale Netze für die Auswertung großer Mengen an Sprachdaten zu nutzen. Dafür wurden wir von anderen Computerlinguisten ausgelacht. Sie hielten den Ansatz für komplett falsch, erinnert sich Socher heute. Aber unser Ansatz hat sich durchgesetzt. Er war einfach besser. Das Team in Stanford konnte gewaltige Erfolge erzielen. Ihr System war dank des neuen Ansatzes nicht darauf angewiesen, dass sie jedes spezielle Konstrukt einer Sprache zunächst über konkrete Regeln beigebracht bekam. Auf Grundlage von Wahrscheinlichkeitsberechnungen und Mustererkennung konnten sie auch Feinheiten und Ambiguitäten der menschlichen Sprache erkennen, an denen traditionelle Ansätze scheiterten. Das Team in Stanford hatte jedoch ein Problem. Die Analyse der Sprachdaten erforderte viel Rechenleistung und viel Zeit. Das Team setzte zunächst auf klassische Computerchips wie die von Intel. Aber diese waren für die besonderen Aufgaben der Sprachanalyse nicht perfekt geeignet. Das Team experimentierte herum und setzte schließlich probeweise die Grafikchips von Nvidia ein. Diese stellten sich überraschenderweise als besonders leistungsfähig heraus. Die Anwendungen wurden plötzlich um den Faktor 20 schneller, erzählt Jensen Huang bei einem Vortrag an der Stanford University. Es war der Beginn für Nvidias Aufstieg zum wichtigsten Chipkonzern der Welt. Ein Team von Google griff die Forschungen von der Stanford University auf, um ein praktisches Problem zu lösen. Google wollte Texte zwischen verschiedenen Sprachen übersetzen. Aber die Algorithmen scheiterten oft daran, dass sich bestimmte Begriffe nicht direkt aus einer Sprache in eine andere übertragen lassen. Wenn beispielsweise der Begriff Europäische Union vom Deutschen in das Französische übersetzt werden soll, wäre es falsch, die Worte einzeln zu übertragen. Die korrekte Übersetzung ist Union Européenne und eben nicht Européenne Union. Übersetzungen zwischen unterschiedlichen Sprachfamilien sind oft noch viel komplizierter. In der chinesischen Sprache spielen Partikel eine große Rolle, die es so weder in der deutschen noch in der französischen Sprache gibt. Der Satzbau ist daher in der chinesischen Sprache oft komplett anders. Wer schon einmal bei einem Simultanübersetzer zwischen Deutsch und Chinesisch aufgepasst hat und des Chinesischen mächtig ist, dem fällt schnell eine Besonderheit auf. Der Dolmetscher muss beim Übertragen eines Satzes aus dem Chinesischen in das Deutsche meist bis ganz zum Ende warten. Denn ein besonderer Partikel kann die gesamte Bedeutung eines Satzes verändern. Dieser Schritt ist schon für uns Menschen nicht leicht zu erlernen. Für Maschinen ist diese Aufgabe jedoch noch schwerer zu lösen. Das Team von Google erfand dafür einen Trick. Es brachte den Algorithmen bei, nicht länger direkte Worte zwischen verschiedenen Sprachen zu übertragen, sondern einen Satz als Ganzen zu übersetzen und dabei den Kontext zu behalten. Die Technologie dahinter heißt Transformer. Sie ist der Baustein, auf dem alle neuen KI-Modelle beruhen. Das Team von Sam Altman bei OpenAI hat eine ganze Generation dieser Modelle geschaffen. Sie tragen die Transformer-Technik, auf der sie beruhen, bis heute im Namen. GPT-3, GPT-3.5 oder GPT-4. Die Abkürzung GPT steht für Generative Pre-trained Transformer. Viele große Technologiefirmen haben eigene Modelle entwickelt. Beim Google-Mutterkonzern Alphabet heißen sie Palm oder Gemini, beim Facebook-Mutterkonzern Meta heißen sie Llama. Sie alle sind erst dank der Transformer-Technologie möglich. Der entscheidende Durchbruch. Aidan Gomez trägt einen schwarzen Kapuzenpulli mit dem Schriftzug Do it, nothing is impossible. Auf Deutsch, tu es, nichts ist unmöglich. In seinem Hotelzimmer hat er sich auf einen weichen Stoffsessel fallen lassen. Vor dem Fenster sind die Hochhausschluchten von San Francisco zu sehen. Gomez ist Ehrengast bei der jährlichen Kundenkonferenz des Technologieunternehmens Salesforce. Im September 2023 präsentiert das Unternehmen von Gründer Mark Benioff Gomez und sein Team als Vorreiter im Bereich künstliche Intelligenz. Die Fachexpertise und Technologie dafür kommen vor allem von Gomez und seinem Team. Es sei schon verrückt, dass er heute hier sitze, sagt Gomez und lacht. Ich bin mitten in einem Wald von Ahornbäumen im ländlichen Kanada aufgewachsen, sagt er. Wir hatten furchtbar schlechtes Internet, aber das war mein Glück. Seine Freunde, die in Städten wohnten, konnten online mit ihrem Computer spielen oder sich Videos im Stream anschauen. Mit einer schwachen Internetverbindung auf dem Land war Gomez davon abgeschnitten. All das war außerhalb meiner Reichweite. Das machte es noch interessanter. Ich entwickelte eine Obsession für Computer, sagt Gomez. Die Computerwissenschaften ließen ihn nicht los. Zum Studium ging er an die University of Toronto. Es war für ihn die nächstgelegene Hochschule. Gleichzeitig lehrte hier einer der angesehensten KI-Forscher der Welt, Jeffrey Hinton. Er hat eine ganze Generation von KI-Forschenden geprägt, sagt Gomez. Wie Professor Manning an der Stanford University in Palo Alto, beschäftigte sich Professor Hinton in Toronto mit der Frage, wie Computer immer komplexere Aufgaben lösen können. Hintons Weg konzentrierte sich auf die Verbesserung von neuronalen Netzen. Mit diesem Wissen bewarb sich Gomez für ein Praktikum beim KI-Team von Google. Dort stieß er auf andere Forscher, die an einem System arbeiteten, um Übersetzungen besser zu machen. Transformer. Das Team bestand aus Gomez und 7 weiteren Experten. Sie waren so stolz auf ihre Lösung, dass sie sie im Jahr 2017 als Forschungspapier veröffentlichten. Der Titel lautete Attention is all you need. Auf Deutsch etwa Aufmerksamkeit ist alles, was du brauchst. Es war eine Anspielung auf den Titel des berühmten Beatles-Song All You Need Is Love. Ein Schlüssel der Technologie bestand darin, dass der Algorithmus Aufmerksamkeit auf ganze Sätze und Absätze legen konnte. Der besondere Ansatz des Transformer-Modells von Gomez und seinen Kollegen ist der sogenannte Aufmerksamkeitsmechanismus. Traditionelle neuronale Netze haben Informationen meist entlang einer klaren Reihenfolge abgearbeitet. Der Aufmerksamkeitsmechanismus macht es hingegen möglich, dass die Systeme zwischen verschiedenen Teilen eines Textes hin und her springen. Dadurch können bestimmte Informationen stärker gewichtet und weniger relevante Teile von einem Text ignoriert werden. Das Modell macht es möglich, ein einzelnes Wort innerhalb eines Textes auf Basis seiner weiten Umgebung zu erfassen und nicht nur basierend auf den wenigen Worten davor oder danach. Das System lässt sich mit 2 Bibliothekaren vergleichen. Beide haben Zugriff auf eine riesige Menge an Büchern. Das traditionelle Modell ähnelt einem Bibliothekar, der jedes Buch nacheinander durchliest, um eine bestimmte Frage zu beantworten. Der aufmerksame Bibliothekar ist hingegen in der Lage, sich stärker daran zu erinnern, wo wichtige Informationen in der gesamten Bibliothek zu finden sind. Wenn Sie ihm eine Frage stellen, muss er nicht tausende Bücher lesen, sondern kann sofort zu bestimmten Stellen in einem bestimmten Buch springen. Das macht die Antworten oft relevanter und die Beantwortung von Fragen wesentlich schneller. Google war zum Zeitpunkt, als das Forschungspapier 2017 erschien, der dominante Konzern für das Thema künstliche Intelligenz. Aber Google zögerte mit der Umsetzung. Zwar gab es intern bereits erste Sprachmodelle, aber der Konzern haderte lange, diese auch öffentlich verfügbar zu machen. Von den 8 Autoren des zukunftsweisenden Forschungspapiers arbeitet heute niemand mehr bei Google. Gomez ist heute CEO des kanadischen KI-Startups Cohere, mit dem er unter anderem Google herausfordert. Gomez' Forschungspapier hat eine ganze Generation von KI-Firmen überhaupt erst möglich gemacht. Die einflussreichste davon heißt OpenAI und hat ihren Sitz nur wenige Kilometer von Gomez' Hotelzimmer entfernt. Auch wenn OpenAI ein Rivale von Cohere ist, hat Gomez nur Positives über den Wettbewerber zu sagen. Sie sind großartig, schwärmt er. CEO Sam Altman und sein Team hätten es geschafft, künstliche Intelligenz einem Milliardenpublikum zugänglich zu machen. Die Anfänge von OpenAI. Im Juli 2015 kam eine Gruppe von Technologieexperten zu einem Abendessen in der Stadt Menlo Park im Zentrum des Silicon Valley zusammen. Zu dem Treffen hatte Sam Altman eingeladen. Er selbst leitete zu diesem Zeitpunkt den Y Combinator. Die Organisation galt als die wichtigste Start-up-Schmiede der Welt. Für Altman war künstliche Intelligenz das Thema der Zukunft. Aber er betrachtete Google mit Sorge. Die Firma galt als führend im Bereich KI. Altman befürchtete, dass Google die Forschung zu künstlicher Intelligenz dominieren und direkt für die kommerziellen Zwecke des Konzerns nutzen würde. Er wollte hingegen eine Forschung aufbauen, die allen offen stehen sollte. Für das Projekt holte sich Altman prominente Unterstützer. Einer von ihnen war Elon Musk. Dieser war schon damals einer der einflussreichsten Gründer in der Technologielandschaft. Als Chef führte er den E-Autobauer Tesla und arbeitete mit dem Raketenunternehmen SpaceX daran, nicht nur dank wiederverwertbarer Raketen die Raumfahrt zu beleben, sondern gleich den Mars zu besiedeln. Altman lud außerdem mehrere Fachexperten für das Thema künstliche Intelligenz ein. Dazu zählte Greg Brockman, der selbst eine KI-Firma gründen wollte und dazu bereits mit Altman im Austausch stand. Aber auch Ilya Sutskever, der zu diesem Zeitpunkt für Google arbeitete. Jeder von uns kam mit seinen eigenen Ideen zum Abendessen, aber Elon und Sam hatten eine klare Vision vom Aufbau einer sicheren KI in einem Projekt, das der Menschheit zugutekommen sollte, erinnerte sich später Brockman. Das Ganze folgte dem in Silicon Valley oft wiederholten Mantra, die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen. Dass zu diesem Zeitpunkt vermutlich alle Beteiligten auch darauf hofften, mit der Idee reich zu werden, wurde hingegen wohl kaum ausgesprochen. Am Ende des Essens stand ein Plan. Eine neue Firma sollte aufgebaut werden, die sich ganz auf KI konzentrieren und mit einem offenen, transparenten Ansatz als Gegenmodell zu Google fungieren sollte. Das Tagesgeschäft sollten Brockman und Sutskeva übernehmen. Altman und Musk wollten sich im Hintergrund halten und finanziell mithelfen. Innerhalb weniger Monate suchten sich Brockman und Sutskeva ein Team zusammen. Altman und Musk warben um finanzielle Unterstützer und steckten selbst eigenes Geld in das Projekt. Am 10. Dezember wurde OpenAI in San Francisco gegründet, mit einer Finanzzusage von 1 Milliarde US-Dollar. Neben Altman und Musk steuerten auch Menschen wie der LinkedIn-Gründer Reid Hoffman, die Investorin Jessica Livingston und der in Deutschland geborene PayPal-Gründer Peter Thiel Geld bei. OpenAI löste seinen eigenen Anspruch, ein ganz anderes Unternehmen zu sein als Google, zumindest strukturell ein. Eine gemeinnützige Stiftung sollte die Projekte von OpenAI kontrollieren. Die Ergebnisse der Forschungen sollten offen sein. Deswegen haben wir auch den Namen gewählt, sagte Elon Musk zur Wahl des Begriffes Open, also offen, im Namen von OpenAI. Anfangs ließen sich Musk und Altman wöchentlich über die Fortschritte bei OpenAI berichten, zogen sich dann jedoch weitgehend aus dem Tagesgeschäft zurück. OpenAI genoss in Fachkreisen einen guten Ruf, darüber hinaus war die Firma aber zunächst kaum bekannt. Im Jahr 2018 kam es dann zum ersten großen Richtungsstreit. Elon Musk machte Druck. Google hatte mit dem Transformer-Papier im Jahr zuvor einen wichtigen Durchbruch erzielt. OpenAI hatte wenig vorzuweisen. Musk zog sich aus dem Unternehmen zurück. Öffentlich begründete er den Schritt damit, dass sich Tesla immer stärker auf künstliche Intelligenz konzentrierte und er nicht in zwei konkurrierenden Firmen gleichzeitig aktiv sein wollte. OpenAI schien in eine Sackgasse zu geraten. In dieser Situation schaltete sich Sam Altman ein. Er gab seinen Job bei Y Combinator auf, um bei OpenAI den Chefposten zu übernehmen, und er baute die Firma radikal um. Neben der gemeinnützigen Stiftung wurde eine profitorientierte Tochtergesellschaft aufgebaut. Diese ging direkt eine Partnerschaft mit Microsoft ein. Der Windows-Konzern brachte frisches Kapital in Form eines 1 Milliarde Dollar schweren Investments mit. Wir hatten keine Wahl, sagte Altman später. OpenAI habe einfach nicht allein mit Google konkurrieren können. Fürs Trainieren mächtiger KI-Systeme seien starke Rechenkapazitäten nötig gewesen. Und diese habe OpenAI einfach nicht gehabt, während Google überall auf der Welt Rechenzentren und Zugriff auf Supercomputer habe. Mit dieser Argumentation machte sich Altman zu leicht. Natürlich brauchte er Geld, um das Projekt weiter voranzutreiben. Aber die starke Abhängigkeit von einem einzigen Investor und der Aufbau eines kommerziellen Geschäftes waren dennoch eine klare strategische Entscheidung von Altman und kein unausweichlicher Schritt. Die Entscheidung für das Investment und den Umbau der Struktur von OpenAI führte im November 2023 zum erbitterten Streit, an dem die Firma beinahe zerbrochen wäre. Dazu später mehr. Microsoft brachte OpenAI nicht nur Geld, sondern auch einen unmittelbaren Zugriff auf die eigenen Rechenserver mit. Das Team von OpenAI konnte die Hochleistungscomputer von Windows nutzen, um die eigenen Systeme zu verfeinern und das Wettrennen mit Google wieder aufzunehmen. Der erste Durchbruch kam im Jahr 2019. OpenAI stellte das Textmodell GPT-2 vor. Auf Kommando konnte das System aus wenigen Worten einen ganzen Satz, einen Absatz oder mehrere Absätze formulieren. Bei längeren Texten scheiterte das System jedoch oft. Und je länger die Texte wurden, desto stärker entfernte sich das System von dem ursprünglichen Kommando. Schon im darauffolgenden Jahr stellte OpenAI die Nachfolgeversion GPT-3 vor. Das System war auf Basis einer viel größeren Menge an Daten trainiert worden. GPT-2 basierte auf 1,5 Milliarden Parametern, bei GPT-3 waren es schon 175 Milliarden. Parameter sind bei KI-Systemen eine wichtige Einheit. Moderne KI-Systeme sind ein Teil eines Bereichs der Computerwissenschaften, der maschinelles Lernen genannt wird. Das Besondere daran ist, dass Computersysteme dabei in der Lage sind, aus Daten Muster zu erkennen oder Vorhersagen zu treffen. Dabei müssen sie dafür nicht extra programmiert werden. Ein System kann beispielsweise eine persönliche Handschrift erkennen lernen. Dazu wird es mit einer Vielzahl von mit genau dieser Handschrift geschriebenen Wörtern gefüttert. Daraus erstellt das System Regeln. Die internen Einstellungen des Systems werden dabei Parameter genannt. Beim Training werden die Parameter schrittweise erstellt und angepasst. Die Parameter können dem Computer beispielsweise sagen, welche Merkmale ein bestimmter Buchstabe in dieser Handschrift hat. Die Zahl der Parameter kann daher ein wichtiger Indikator für die Detailtiefe oder Kapazität eines Modells sein. Im besten Fall lässt sich damit sogar die unleserlichste Handschrift dank künstlicher Intelligenz entschlüsseln. Die modernsten Modelle von Firmen wie OpenAI, Google oder Meta sind mit einer gewaltigen Menge an Daten trainiert worden. Alle Unternehmen machen ein Geheimnis daraus, welche Daten sie genau genutzt haben. Experten wie Haomiao Wang von der Wagniskapitalgesellschaft Kleiner Perkins gehen davon aus, dass die Firmen so ziemlich alle verfügbaren Daten im Internet genutzt haben. Es laufen bereits etliche Gerichtsverfahren, weil unter diesen Daten auch viel urheberrechtlich geschütztes Material sein dürfte. Dieser gewaltige Schatz an Daten, gepaart mit den leistungsfähigen Modellen, hat viel mehr ermöglicht, als nur auf Kommando Texte zu erstellen oder Texte zu verändern. Die bei Google entwickelte Transformer-Technologie fungiert als Bindeglied, um Zusammenhänge zu erfassen und zu behalten. In der Praxis bedeutet das, dass die Modelle nicht nur Texte schreiben und Hunde sowie Katzen auf Bildern erkennen können, sondern auch Bilder erschaffen. Wieder sind die Transformer der Schlüssel dazu. Ein Bild besteht mitunter aus Millionen von einzelnen farbigen Pixeln. Ein Werk entsteht erst, wenn all diese Pixel zusammenpassen. Und genau das leisten die modernen Systeme. Der besondere Leistungssprung liegt darin, dass es nicht mehr Menschen waren, die den Computern jeden Schritt beigebracht haben, sondern es waren die Computer selbst, die sich aus einer riesigen Menge an Daten die nötigen Zusammenhänge erschlossen. Aber ganz ohne den Menschen geht es nicht. Als Sam Altman darauf angesprochen wurde, was OpenAI denn so viel besser als alle Konkurrenten gemacht habe, verwies er auf den Faktor Mensch. Wir trainieren die Modelle mit einer großen Menge an Daten, sagte Altman im Gespräch mit dem KI-Wissenschaftler Lex Fridman. Aber nach dem ersten Trainingsprozess mit großen Datenmengen seien die Modelle noch nicht fertig. Sie können faszinierende Dinge erschaffen, sind aber sehr schwer nutzbar. Die Lösung von OpenAI war der Einsatz von Menschen, die die Ergebnisse der Modelle prüfen. Die einfachste Version besteht darin, zwei Ergebnisse zu zeigen und zu fragen, welches besser ist als das andere, sagt Altman in dem Gespräch. Beispielsweise kann das Modell aufgefordert werden, einen Witz zu verfassen. Der menschliche Trainer entscheidet dann, welche Antwort lustiger ist. Die Leistung des Modells entsteht aus der gewaltigen Menge an Rückmeldungen, die das System enthält und auf deren Grundlage es immer wieder seine Ergebnisse anpasst. Dabei gehe es auch darum, möglichst ausgewogene Antworten zu geben. Auf die Frage, ob das Coronavirus aus einem Labor ausgebrochen ist, erwarte ich eine ausgewogene Antwort, sagt Altman. Was er an dieser Stelle jedoch nicht verriet, waren die Methoden, mit denen OpenAI es schaffte, unerwünschte Antworten zu verhindern. Das Magazin Time kam mit einer umfangreichen Recherche dahinter. Demnach nutzte OpenAI für die aufwendige Arbeit das Dienstleistungsunternehmen Sama. Die Firma hat zwar ihren Hauptsitz in San Francisco. Sie beschäftigt jedoch viele Menschen nicht in den USA, sondern in Kenia, Uganda und Indien. Weniger als $2 pro Stunde verdienten einige der Beschäftigten in Kenia, während sie die Systeme für OpenAI trainierten. Clickworker, also Klickarbeiter, werden diese Menschen häufig genannt. Denn sie werden oft pro Klick bzw. nach geleisteter Arbeit bezahlt. Ist die Antwort richtig? Ja oder nein? Klick. Ist dieser Inhalt zulässig? Ja oder nein? Klick. Ist Antwort A oder Antwort B lustiger? Klick. Vor allem Unternehmen aus dem Silicon Valley mit milliardenschweren Börsenbewertungen greifen gerne auf Arbeitskräfte in Billiglohnländern zurück. Dazu zählt auch der Facebook-Konzern Meta. Er lässt Klickarbeiter Hassrede, Gewalt oder Missbrauch von seinen Plattformen löschen. Ein Arbeiter sagte dem Time-Journalisten, er habe Albträume, weil er im Zuge seiner Arbeit furchtbare Texte habe lesen müssen. Bilder und Videos, die Menschen beim Geschlechtsverkehr mit Tieren zeigten, hätten ihn traumatisiert. Die Firma Sama betont hingegen, ethische Standards hätten höchste Priorität. Das Unternehmen habe geholfen, mehr als 50.000 Menschen aus der absoluten Armut zu holen. Ausgerechnet schlecht bezahlte Menschen müssen die psychisch belastende Arbeit leisten, die moderne leistungsfähige KI-Systeme erst möglich macht. Denn auch das gehört zur Wahrheit. Trotz all ihrer gewaltigen Leistung sind die Systeme noch nicht in der Lage, komplett ohne menschliche Unterstützung auszukommen. Gleichzeitig gehört zur Wahrheit, dass OpenAI zwar als Gegenmodell zu Google gegründet wurde, die Firma sich aber im Umgang mit gering qualifizierten und schlecht bezahlten Arbeitskräften ähnlich verhält wie viele andere Unternehmen im Technologiesektor. Wer bei OpenAI, Meta oder der Google-Muttergesellschaft Alphabet arbeitet, bekommt sehr hohe Gehälter. Das Medianeinkommen bei Meta lag 2022 bei 300.000 US-Dollar im Jahr, kostenloses Essen auf dem Firmencampus inklusive. Wenn es aber um externe Arbeitskräfte in Kenia oder anderen Ländern geht, schauen die Firmen nicht so genau hin, unter welchen Bedingungen die Leistungen erbracht werden. Das Ziel der Technologiefirmen ist vielmehr, die an Menschen ausgelagerten Jobs überflüssig zu machen. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis ein modernes Sprachmodell seinen eigenen Nachfolger erschaffen könne, verspricht Altman 2023. Schon jetzt nimmt die Zahl per KI generierter Text im Internet stark zu. GPT-4 könnte schon heute mit Artikeln trainiert worden sein, die mit Hilfe von GPT-3 erstellt wurden. Die Technik ist auch dank des Trainings von Menschen heute so gut, dass ihre Ergebnisse kaum noch von menschlichen Produkten zu unterscheiden sind. Viele Schulaufgaben lassen sich per Textroboter ChatGPT lösen. Ganze Aufsätze werden mit GPT-4 geschrieben. Doch Texte sind nur der Anfang. Andere Systeme sind in der Lage, Bilder zu erschaffen. Schon 2019 nutzte der Programmierer Philip Wang ein KI-System, um Porträtfotos zu erstellen, ohne eine Kamera zu benutzen. Das Ergebnis war das Projekt This Person Does Not Exist, auf Deutsch Diese Person existiert nicht. Per Klick wurde auf einer Website ein Porträtfoto von einer Person erstellt, die es gar nicht gibt. Wang ging es dabei um eine technische Demonstration. Er wollte der Welt vorführen, dass KI-Systeme täuschend echte Bilder produzieren können. Anfangs hatte das System noch viele Grenzen. Die eine Gesichtshälfte unterschied sich von der anderen, Ohrringe und Brillen waren deformiert oder die Hintergründe passten nicht. Jahr für Jahr wurde das System besser. Heute sind die Bilder fast gar nicht mehr von ganz normalen Porträtfotos einer Digitalkamera zu unterscheiden. Die Technik hat sich so stark verbessert, dass KI-Systeme nicht nur Fotos erstellen, sondern auch bestehende Fotos verändern können. Wie würde etwa das Porträt der Mona Lisa von Leonardo da Vinci aussehen, wenn Angela Merkel Modell gestanden hätte? Die KI generiert ein entsprechendes Gemälde innerhalb von Sekunden. Per KI lässt sich das Bild auch erweitern. Es können etwa weitere Personen in das Gemälde eingefügt werden. Doch da enden die Möglichkeiten noch nicht. Per KI lassen sich auch Musik und Geräusche verstehen und verändern. Seit Jahren arbeiten Firmen daran, gesprochene Sprache in Text zu übersetzen. Die modernen KI-Systeme haben zu einem gewaltigen Qualitätssprung geführt. Die Systeme können aber auch Stimmen analysieren und reproduzieren. Ein Geburtstagsgruß an Freunde mit der Stimme des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama? Kein Problem. Es gibt genug öffentliche Tonaufnahmen, um das System zu trainieren. Auf Befehl lassen sich auch Videos und Filme erstellen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Hollywood-Film von einem Computer erschaffen wird. Der Kreativität scheinen kaum noch Grenzen gesetzt zu sein. Dabei hat die Macht der Pioniere hinter der Technik stark zugenommen. Im November 2023 kam es zum Streit zwischen Sam Altman als CEO von OpenAI und mehreren Mitgliedern des Verwaltungsrates des Unternehmens. Altman unterlag im Streit zunächst und wurde gefeuert. Daraufhin schaltete sich unter anderem Microsoft in den Konflikt ein. Als wichtigster Geldgeber des Unternehmens drängte der Softwarekonzern darauf, dass Altman als CEO zurückkehren konnte, wie uns mehrere Insider erzählten. 5 Tage später war Altman wieder CEO und der Verwaltungsrat wurde neu besetzt. Seine Unterstützer halten Altman für einen genialen Vordenker, der die Menschheit dank künstlicher Intelligenz in ein Zeitalter voller Prosperität führen kann. Als er im Sommer 2023 eine Weltreise machte, wurde er überall wie ein Staatsgast empfangen. Er traf Staats- und Regierungschefs wie Narendra Modi in Indien, Yoon Suk-yeol in Südkorea oder Rishi Sunak in Großbritannien und auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Bild von Altman ist dennoch völlig überzeichnet. Er ist ein cleverer Geschäftsmann und Stratege, der perfekt in der Logik des Silicon Valley handelt. Der Technologiesprung bei künstlicher Intelligenz hat ihn zu einem zentralen Spieler im Wettrennen um die Zukunftstechnologie gemacht. Der Guru, zu dem ihn manche machen wollen, ist er aber nicht. Auf einen Blick. Hauptthema: Seit den Anfängen der Computerwissenschaft wird mit künstlicher Intelligenz experimentiert. Aber erst in den vergangenen Jahren hat sich die Entwicklung stark beschleunigt. Warum das wichtig ist? KI-Technologien revolutionieren zahlreiche Aspekte unseres Lebens, von der Internetsuche bis zur Text- und Bildgenerierung. Sie haben das Potenzial, Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend zu verändern, ähnlich wie das Internet. Hintergrund: Die Entwicklungen basieren auf drei Säulen: umfangreichen Datenmengen, erhöhter Rechenleistung und neuen Modellarchitekturen wie Transformer. Drei Vordenker spielten dabei eine besonders wichtige Rolle. Der Gründer des Chipkonzerns Nvidia, Jensen Huang, hat die Rechenleistung für neue KI-Modelle geschaffen. Professor Christopher Manning hat neue Ansätze entwickelt, mit denen Maschinen menschliche Sprache lernen können. Und Sam Altman hat mit seinem Team beim Startup OpenAI die Entwicklungen aufgegriffen, um mit ChatGPT den ersten KI-Chatbot zu erschaffen, der ein Milliardenpublikum erreichte. Ausblick: Die Zukunft der KI scheint grenzenlos, birgt jedoch auch Herausforderungen und Risiken. Die Gesellschaft steht vor der Aufgabe, die Vorteile dieser Technologien zu nutzen, während sie gleichzeitig die ethischen und sozialen Implikationen berücksichtigen muss.